Erster als Israel jung war, liebte ich es. Ich rief mein Volk aus Ägypten. Zweiter ich rief sie, aber sie gingen weg. Sie gaben anderen Göttern Geschenke. Dritter ich brachte Ephraim das Laufen bei. Ich hielt sie fest. Ich heilte sie. Vierter ich führte sie mit Liebe. Ich nahm die Last weg. Ich gab ihnen Essen. Fünfter sie kehren nach Ägypten zurück. Assyrien wird ihr König sein. Sie kommen nicht zu mir zurück. Sechster Krieg wird in ihren Städten sein. Er wird ihre Häuser zerstören. Siebter mein Volk will mich verlassen. Sie schauen nicht nach oben zu mir. Achter ich kann dich nicht aufgeben, Israel. Ich zerstöre dich nicht wie Adma oder Zeboim. Ich habe großes Mitleid. Neunter ich werde nicht wütend sein. Ich werde Ephraim nicht vernichten. Ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin heilig. Zehnter sie werden Gott folgen. Er ruft laut wie ein Löwe. Seine Kinder kommen schnell und zittern. Elfter sie kommen wie Vögel aus Ägypten und zittern. Sie kommen wie Tauben aus Assyrien. Gott sagt, sie wohnen wieder sicher zu Hause.